Erster die Söhne von Juda waren Peres, Hezron, Karmi, Hur und Schobal. Zweiter Reaja war der Sohn von Schobal. Er war der Vater von Jahat. Jahat war der Vater von Ahumai und Lahat. Das sind die Familien der Zoratiter. Dritter, das sind die Söhne von Etam, Jesreel, Ishma und Jidbasch. Ihre Schwester hieß Hatzeleponi. Vierter, Penuel war der Vater von Gedor. Esa war der Vater von Husha. Das waren die Söhne von Hur. Hur war der erste Sohn von Ephrata. Er war der Vater von Bethlehem. Fünfter, Aschur war der Vater von Tekoa. Er hatte zwei Frauen, Helea und Nara. Sechster, Nara bekam diese Söhne, Ahusam, Hefer, Temeni und Hahashtari. Das waren die Söhne von Nara. Siebter, die Söhne von Helea waren Zeret, Isa und Etnan. Achter, Kos war der Vater von Anub und Hatzobeba. Er war auch der Vater der Familien von Ahahel. Ahahel war der Sohn von Harum. Neunter, Jabes war wichtiger als seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes. Sie sagte, ich hatte bei der Geburt große Schmerzen. Zehnter, Jabes betete zum Gott von Israel. Er sagte, bitte segne mich. Mach mein Land größer. Hilf mir mit deiner Hand. Schütze mich vor Unglück und Schmerz. Gott gab ihm, was er wollte. Elfter, Kelub war der Bruder von Schucha. Er war der Vater von Mehir. Mehir war der Vater von Eshton. Zwölfter, Eshton war der Vater von Betrapha, Paseach und Tehinna. Tehinna war der Vater der Stadt Nahasch. Das sind die Männer von Recha. Dreizehnter, die Söhne von Kenas waren Otniel und Seraya. Der Sohn von Otniel war Hatat. Vierzehnter, Meonotai war der Vater von Ofra. Seraya war der Vater von Job. Job war der Vater vom Tal der Handwerker. Dort arbeiteten viele Handwerker. 15. Die Söhne von Kaleb waren Iru, Ela und Nam. Kaleb war der Sohn von Jefunne. Der Sohn von Ela war Kenas. 16. Die Söhne von Jehalelels waren Sif, Sifa, Tirja und Azarel. 17. Die Söhne von Esra waren Jeter, Meret, Efer und Jalom. Meret heiratete Bithya. Sie war die Tochter vom Pharao. Sie bekam Miriam, Shammai und Jishbach. Jishbach war der Vater von Eshtimor. 18. Seine jüdische Frau bekam Jered, Heber und Jekuziel. Jered war der Vater von Gedor. Heber war der Vater von Socho. Jekuziel war der Vater von Sanoch. 19. Die Frau von Hodia war die Schwester von Naham. Ihre Söhne waren die Väter von Kegila und Eshtemor. 20. Die Söhne von Shimon waren Amnon, Rinna, Benhanan und Tilon. Die Söhne von Jishi waren Soet und Bensoet. 21. Shela war der Sohn von Juda. Seine Söhne waren Er und Lada. Er war der Vater von Lecha. Lada war der Vater von Marescha. Dazu gehören die Familien der Leinenweber in Bet-Ashbea. 22. Auch Jokim und die Männer von Koseba gehören dazu. Und Josh und Saraf. Sie herrschten über Moab. Dann kamen sie nach Bethlehem zurück. Das sind sehr alte Berichte. 23. Sie waren Töpfer. Sie wohnten in Netaim und Gedera. Sie arbeiteten dort für den König. 24. Die Söhne von Simeon waren Nemuel, Jamin, Jarib, Serach und Sol. 25. Der Sohn von Sol war Shallum. Sein Sohn war Mibsam. Sein Sohn war Mishma. 26. Der Sohn von Mishma war Hamuel. Sein Sohn war Sakur. Sein Sohn war Shimei. 27. Shimei hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Seine Brüder hatten aber nicht viele Kinder. Ihre Familien wurden nicht so groß wie die Familie von Juda. 28. Sie wohnten in Beersheba, Molada und Hazar-Shual. 29. Sie wohnten auch in Bilha, Ezem und Tolat. 30. und in Betuel, Horma und Ziklag. 31. und in Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri und Sharaim. Das waren ihre Städte bis zur Zeit von König David. 32. Ihre Dörfer waren Etam, Ajin, Rimmen, Tochen und Aschan. Das sind 5 Orte. 33. Dazu gehörten alle Dörfer um diese Städte bis nach Baal. Dort wohnten sie. Sie schrieben ihre Familiengeschichte auf. 34. Weitere Männer waren Meschobab, Jamlech und Joscha. Joscha war der Sohn von Amazia. 35. Auch Joel und Jehu waren dabei. Jehu war ein Nachkomme von Seraja und Asiel. 36. Und Eljunai, Jakoba, Jesuhaja, Asaja, Adiel, Jesimiel und Benaja. 37. Und Sisa. Er war ein Nachkomme von Schifes, Alon, Jedaja, Shimri und Shemaja. 38. Diese Männer waren Anführer in ihren Familien. Ihre Familien wurden sehr groß. 39. Sie reisten bis zum Eingang von Gedor. Sie suchten im Osten vom Tal nach Gras für ihre Tiere. 40. Sie fanden dort sehr gutes Gras. Das Land war weit und friedlich. Früher wohnten dort die Nachkommen von Hem. 41. Diese Männer kamen zur Zeit von König Hiskia von Juda. Sie zerstörten die Zelte der Bewohner. Sie besiegten die Moiniter ganz. Sie wohnen dort bis heute. Es gab dort genug Gras für ihre Tiere. 42. 500 Männer vom Stamm Simeon gingen zum Gebirge Seir. Ihre Anführer waren Pelatscha, Neaja, Rafaja und Uziel. Sie waren die Söhne von Jeschi. 43. Sie töteten die letzten Amalekiter. Sie wohnen dort bis heute.